diese Merkelsee tut es mir im Herzen weh. Wie konnten wir nur so tief sinken? Das war fast in Scheiß ertrinken. Die hässlichsten Gestalten tun unser Land verwalten. Sie sitzen frech im Bundestag und üben täglich den Verrat. Wenn wir sie nicht bald verjagen, müssen wir uns ewig mit ihnen plagen. Darum hängen wir Merkel an den Strang und kämpfen für den Neuanfang. Wir kämpfen für das Reich, da war das Volk noch gleich. Wir sind stark und stolz, hart wie deutsches Eichenholz. Uns kriegt kein Gegner klein, wir stehen im Kampfe wie allein. Friedmann ist der Ekel in Person, doch jetzt bekommt er den gerechten Lohn. Und können wir uns endlich rächen und dem Juden Bengel alle Knochen brechen. Seinen krummen Zinken werde ich ihn abschlagen, danach das Schwein ins Lager jagen. Im KZ hat er nichts mehr zu lachen, die ehrliche Arbeit wird ihn fertig machen. Im Freudenfeuer zur großen Wende findet Friedmann sein erbärmliches Ende. Wir kämpfen für das Reich, da war das Volk noch gleich. Wir sind stark und stolz, hart wie deutsches Eichenholz. Uns kriegt kein Gegner klein, wir stehen im Kampfe nie allein. Joschka, du bist im Land das größte Schwein, du lässt dich nur mit Juden ein. Doch damit ist nun für immer Schluss, ich erledige dich durch einen sauberen Kopfschuss. Schilly, du mieser Volksverräter, verrietst das Land unserer Väter. Schon bald bist du im Buchenwald, verlass dich drauf, da wirst du nicht alt. Ist das alles wieder in deutscher Hand, sind wir Herr im eigenen Land. Wir kämpfen für das Reich, da war das Volk noch gleich. Wir sind stark und stolz, hart wie deutsches Eichenholz. Uns kriegt kein Gegner klein, wir stehen im Kampfe nie allein. Wir kämpfen für das Reich, da war das Volk noch gleich. Wir sind stark und stolz, hart wie deutsches Eichenholz. Uns kriegt kein Gegner klein, wir stehen im Kampfe nie allein.